Die wilde Öffentlichkeit lobpreist den obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee, Kim Jong-un, hoch. Die senegalesische Zeitung Le Populaire und die russische Komsomolskaja Pravda schätzten in ihren Beiträgen und das nigerianische nationale Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus Studienkomitee in seinem Internetbeitrag die Verdienste von Kim Jong-un um die Songun-Führung hoch. Sie hoben hervor, der oberste Befehlshaber Kim Jong-un, der mit seiner ungewöhnlichen militärischen Einsicht die Songun-Ideen des Präsidenten Kim Il-sung und des Herrn Kim Jong-il und ihre diesbezüglichen Verdienste glorifiziere, trage in der scharfen Konfrontation mit den USA stets den Sieg davon. Die britische Songun-Politik-Studiengesellschaft betonte in ihrer Erklärung und das Schweizerische Korea-Komitee und die Schweizerische Zuse-Ideologie-Studiengruppe in ihrer gemeinsamen Erklärung, es sei nicht nur für das koreanische Volk, sondern auch für die gegen Imperialismus eintretenden und nach Souveränität strebenden Kräfte ein historisches Ereignis von riesiger Bedeutung, den Herrn Kim Jong-un als den obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee zu haben.